Lektion 5 im Alltag. Wie kommst du zum Sprachkurs? Ich nehme die S-Bahn. Und du? Ich gehe zu Fuß. Und du?